zweites, drittes, viertes und fünftes Kapitel. Was für erstaunlich große Armeen ihr in Flandern hattet, Bruder Tobi, versetzte mein Vater, wobei er seine Perücke mit der rechten Hand vom Kopf nahm und mit der linken ein gestreiftes ostindisches Taschentuch aus der rechten Rocktasche hervorholte, um sich den Kopf zu trocknen. Dinge von nicht mehr Erheblichkeit, als ob mein Vater seine Perücke mit der rechten oder linken Hand hätte abnehmen sollen, haben die größten Reiche entzweit. Aber brauche ich es Ihnen zu sagen, mein Herr, dass erst die Umstände, mit welchem jedes Ding in dieser Welt umgürtet ist, ihm Gestalt und Ansehen erteilen und es zu dem machen, was es ist? Unter keines Königs Regierung war es leicht, ihre Hand so quer über den ganzen Körper bis auf den Boden ihrer Rocktasche an der anderen Seite hin zu quälen. Im Jahr 1718, da sich dieses begab, war es aber so schwierig, dass, als mein Onkel Tobi den querlaufenden Versuch entdeckte, es ihm die Approchen in die Gedanken brachte, worin er vor dem St. Nikolaus-Tor gefochten hatte. Die Idee davon zog seine Aufmerksamkeit so gänzlich von dem Gegenstand des Gesprächs ab, dass er schon die Hand an der Schnur hatte, um Trim zu klingeln, dass er ihm die Karte von Namur bringen sollte, als mein Vater endlich fortfuhr.